Erster Ahab erzählte Isabel alles, was Elia getan hatte, und berichtete ihr auch, dass er alle Propheten mit dem Schwert getötet hatte. Zweiter daraufhin schickte Isabel einen Boten zu Elia und drohte ihm, dass die Götter sie bestrafen sollten, wenn sie ihn nicht bis morgen um diese Zeit töten würde. Dritter, als Elia das hörte, bekam er große Angst und floh sofort nach Beersheba in Juda, wo er seinen Diener zurückließ. Vierter, er selbst wanderte einen Tag lang tief in die Wüste hinein, bis er sich erschöpft unter einen Strauch setzte und sich den Tod wünschte. Fünfter, danach legte er sich unter den Strauch und schlief ein, bis ihn plötzlich ein Engel berührte und ihn aufforderte, aufzustehen und zu essen. Sechster, als er sich umsah, entdeckte er an seinem Kopf ein frisch gebackenes Brot und einen Krug mit Wasser, woraufhin er aß, trank und wieder einschlief. Siebter, der Engel des Herrn kam jedoch ein zweites Mal zurück, berührte ihn erneut und sagte, steh auf und iss, denn der Weg ist sonst zu weit für dich, acht. Da stand er auf, aß und trank, und durch die Kraft dieser Speise wanderte er 40 Tage und Nächte lang bis zum Gottesberg Horeb. Neunter, dort ging er in eine Höhle, um zu übernachten, als plötzlich das Wort des Herrn zu ihm kam und ihn fragte, was tust du hier, Elia, zehn. Er antwortete, dass er sich leidenschaftlich für den Herrn eingesetzt habe, während die Israeliten den Bund verlassen, die Altäre zerstört und die Propheten getötet hätten. Elfter, Gott befahl ihm, aus der Höhle zu treten, woraufhin ein gewaltiger Sturm und ein Erdbeben vorbeizogen, in denen der Herr jedoch nicht war. Zwölfter, nach dem Erdbeben kam ein Feuer, doch der Herr war auch nicht im Feuer, bis schließlich ein sanftes und leises Säuseln zu hören war. Dreizehnter, sobald Elia dieses Geräusch hörte, verhüllte er sein Gesicht mit seinem Mantel und trat an den Eingang der Höhle, wo eine Stimme ihn erneut nach seinem Grund fragte. Vierzehnter, er wiederholte seine Klage, dass er als einziger treuer Prophet übrig geblieben sei und die Menschen nun versuchten, auch ihn zu töten. Fünfzehnter, der Herr antwortete ihm, dass er durch die Wüste nach Damaskus zurückkehren solle, um dort Hazael zum König über das Land Aram zu salben. Sechzehnter, außerdem sollte er Jehu zum König über Israel und Elisa zum Propheten salben, damit dieser später seine Aufgaben als Nachfolger übernehmen konnte. Siebzehnter, Gott erklärte, dass jeder, der dem Schwert von Hazael entkommt, von Jehu getötet wird, und wer Jehu entkommt, wird schließlich durch Elisa sterben. Achtzehnter, trotzdem wollte Gott 7000 Menschen in Israel verschonen, weil sie niemals vor dem Gott Baal niedergekniet oder seine Statue geküsst hatten. Neunzehnter, als Elia weiterzog, traf er Elisa, der gerade mit 12 Paaren Ochsen ein Feld pflügte, und im Vorbeigehen warf Elia seinen Mantel über ihn. 20. Elisa verließ sofort seine Ochsen, lief Elia hinterher und bat darum, sich erst von seinen Eltern verabschieden zu dürfen, worauf Elia ihm erlaubte, kurz zurückzukehren. 21. Elisa kehrte um, schlachtete seine Ochsen und kochte das Fleisch mit dem Holz seiner Pflüge für die Leute, bevor er Elia nachfolgte und sein Diener wurde.